26. Und hier noch eine letzte Übung zur Bindung der Wörter zu Sprecheinheiten. Satz A. Logo à tarde vamos ao cinema. Satz B. Nunca acontece nada de especial. Satz C. Janto sempre às 8. Satz D. Vais de carro para o emprego? Satz E. Vais a pé para a universidade?